Was pfeife ich mir denn heute mal rein? Heroin? Ja. LSD? Ja. Ja. Hallo Bernie, sag mal Bernie, wo hast du die lustigen Zigaretten her? Hey, das ist mein letzter Joint, den habe ich mir fürs Wochenende aufgehoben. Am Wochenende ist das komisch, ich weiß nicht weg. Jetzt raucht er meinen letzten Joint. Polizei! Ein Polizist! Elfmond! Ja. Es ist Elfmond! Schreibt er was auf! Ein Polizist! Elfmond! Mit diesem Elfmond! Schreibt er was auf! Du wirst gefickt! Er riecht nach Treibstoff. Er ist ein Flugzeug.